Detailkenntnis der Raga-Ornamentik ist es leicht nachvollziehbar, wie wir es mit Sayan Moree von Ruchirakale und ihrer Sarangi-Begleitung hören konnten, dass für eine herausragende Begleitung eines Gesangsmeisters von den Sarangi-Spielern tiefgehende Kenntnisse der indischen Gesangskunst und den unterschiedlichen Musikschulen, den Gharanas, beherrscht werden müssen, um so zu einem akustisch-harmonischen Gesamteindruck beitragen zu können. Einige der großen Meister, wie Bade Ghulam Ali Khan, Ustad Abdul Karim Khan und Ustad Amir Khan, waren zunächst Sarangi-Spieler und entwickelten sich aus der tiefgehenden Kenntnis des Musiksystems zu herausragenden Solisten. Die Anforderungen an einen Sarangi-Meister sind insgesamt überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu der sonstigen Instrumentalform der nord- und südindischen Musik. Dennoch leisteten die Protégés und Gönner der indischen Klassik und bis in unsere heutige Zeit Konzert- und Festivalorganisationen unterschiedliche Honorarzahlungen. Sprich, die Sarangi-Meister mussten sich mit einem weit geringeren Lohn als die Gesangskünstler zufrieden geben. Aus dem skizzierten Bild ist verständlich, dass sich viele Sarangi-Spieler von ihrem Instrument enttäuscht abwandten. So wurde bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Harmonium, ursprünglich ein Instrument aus dem Westen, das bevorzugte Begleitinstrument für die Gesangskunst. Verfolgt man die in Indien über Jahrzehnte anhaltenden Diskussionen, mag man geradezu von einem Krieg zwischen dem Harmonium und der Sarangi sprechen, in der Tendenz zugunsten des Tasteninstruments, das mit einer mechanischen Tonerzeugung von dem Spieler weit weniger abzuverlangen scheint. In der indischen Tageszeitung The Hindu hieß es am 3. Februar 2006 unter der Überschrift »The Heart of an Indian« von Anjana Rajan: In Mehmood Dal Puri löst sich die Rivalität zwischen der Sarangi und dem Harmonium auf. In der nun folgenden Tondokumentation, der CD Reflection, begleitet den Khayal-Sänger Rashid Khan für den Raga Jog Counts kein geringerer als der Harmonium-Maestro Mehmood Dal Puri. An seiner Seite der Sarangi-Spieler Murad Ali. Murad entstammt einer seit 6 Generationen bestehenden Sarangi-Dynastie. Der Großvater Ustad Sidke Ahmad Khan und Vater Ustad Ghulam Sabir Khan sind der Garant für ein Sarangi-Spiel auf höchstem Niveau. Raga Chokhounds präsentierten uns Rashid Khan, Gesang Gopal Krishna Tabla, Morad Ali Sarangi und Memu Dalpuri Harmonium. Die CD Reflection wurde 2006 beim Label Senseworld Music veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der Komplexität der Sarangi und den gesellschaftlichen Hindernissen, die sich den Instrumentalisten über Jahrzehnte in den Weg stellten, ist es erfreulich, dass man in Indien einen weiblichen Nachwuchs für das Sarangi-Spiel verzeichnen kann. Umso mehr ist dies von Bedeutung, war die Sarangi an Höfen der Maharajas das Begleitinstrument der Konkubinen. Die Sarangias waren dadurch selbst ins gesellschaftliche Abseits geraten. Erst 1947, im Rahmen der Demokratisierung Indiens, fand in der Gesetzgebung die formelle Anerkennung dieses Berufsstandes Schutz und Anerkennung. So wie die Tochter Aruna Enkale, unseres ersten Meisters des Solospiels Ram Narayan, die Familientradition als Sarangi-Spielerin fortführt, ist in New Delhi die Nachwuchskünstlerin Guri Banache beheimatet. Sie ist in der dritten Generation einer Musikerfamilie. Die Mutter Tantra Banache ist eine ausgezeichnete Sitar-Spielerin, ihr älterer Bruder wie ihr Vater Tabla-Spieler. Guri erhielt im Alter von 8 Jahren von Pandit Kashi Mishra von Benares erstmalig Unterricht im Sarangi-Spiel. Später und bis heute wurde sie unter die Fittiche genommen von dem renommierten Ustad Sabri Khan Sahib von Delhi. Guri Banache macht an der Delhi-Universität ihren Master's Degree für die Sarangi und verfolgt in einer Stellung als Sarangi-Lehrer an der Sarvashna Music Academy New Delhi eine professionelle Musikerkarriere. Guri Banache präsentiert uns nun in einem Videomitschnitt den Raga Madhubanti mit einem Wechsel von einem langsamen Tempo und 12er-Rhythmus Vilambit Ektal zu einem schnellen Tempo im 16er-Beat Trut Tental. Guri wird von ihrem Vater Pandit Kishore Banache auf der Tabla begleitet. Hier schließt sich gleich ein weiterer hoffnungsvoller Nachwuchs an, Ustad Dilshad Khan, der Cousin von Sabir Khan, beim ersten indischen Festival in Grenoble, das vom 15. bis 23. Juni 2007 stattfand. Wir hören den Ausschnitt aus dem Hauptteil des Ragas Charukesi in einem langsamen und schnellen Tempo im 16er-Rhythmus. Charukesi ist ein südindischer Raga, gespielt im Stile der nordindischen Klassik. Dilshad wird begleitet von Pandit Mukesh Chattav aus Pune auf der Tabla. Thank you.